Ich bin nicht verrückt. Welches fehlgeleitete Pseudowissen verleitet Sie bloß zu der irrigen Annahme, dass mich irgendetwas aus der Mitte heraus katapultiert haben könnte? Sie sind es doch, der nicht mehr ganz normal tickt. Da Sie es sich herausnehmen, andere Menschen zu etikettieren, was ja noch nicht einmal im Selbstversuch funktioniert. Na und? Dann träume ich halt davon, dass sich diese süße Manga-Figur in mich verliebt. Das ist nicht verrückt. Verrückt wäre es, wenn man davon träumt, dass einem der Papst heilig spricht. Denn selbst wenn Rotkäppchen dies täte, wäre es doch schlichtweg verrückt, sich davon etwas zu versprechen. Der Hase, der in meiner Wand lebt, der ist verrückt. Denn warum lebt er in meiner Wand und nicht auf der großen, saftigen Wiese in dem Haus? Doch anstatt sich dies mit mir gemeinsam zu fragen, wollte mein Psychoanalytiker lieber mit mir eruieren, warum ich Hasen in meinen Wänden sehe. Na verdammt nochmal, warum wohl? Weil in meiner Wand ein Hase lebt. Und es ist ja wohl klar, dass man sich somit in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelegentlich über den Weg koppelt, oder? Früher, als ich regelmäßig Kokain konsumierte, weil ich mich im Selbstunterricht zur Gottheit ausbilden wollte, tja, und eben dafür sind die regelmäßigen Kokaingaben durchaus hilfreich. Also früher, da lebten Kobolde in meinen Wänden. Und waren diese anfänglich auch noch sehr possierlich, entwickelten sie sich rasch zu einer Plage. Sie beobachteten jeden meiner Schritte. Und sie verschwanden, als ich den Konsum von Kokain einstellte. Mein Neurologe meinte damals, dass ich mir die Kobolde in meinen Drogenwahn lediglich eingebildet hätte. So ein Schmarrn. Und okay. Doch wenn dem tatsächlich so ist, dann bestehe ich auch darauf, dass jede Art von Verliebtheit auch nur als Einbildung deklariert wird, da diese absolut mit meinem angeblichen Drogenwahn vergleichbar ist. Die Kobolde haben damals bei mir in den Wänden gelebt. Und als es keine Drogen mehr gab, da sind sie eben ausgezogen. Das ist doch nachvollziehbar. Man lade sich einfach mal ein paar Freunde ein. Und wann gehen diese wieder? Ist doch klar, wenn kein Alk oder Kiff mehr da ist. Und warum sollten Kobolde sich anders verhalten? Eben. Und der Hase lebt nun einmal heute bei mir. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich konsumiere nur noch legale Drogen. Und dennoch lebt dieser Hase eben bei mir in der Wand. Übrigens züchtet er manipulierte Gefühle. Keine Ahnung, warum. Ich bin noch nicht sonderlich neugierig. Nur einmal habe ich ihn heimlich beobachtet. Da hat er Besuch von einer toten Robbe. Das warf natürlich Fragen auf. Nein, doch nicht die wie, kann eine tote Robbe einen Hasen an der Wand besuchen? Solche Fragen stellen sich nur Verrückte. Ich fragte mich, ist der Hase in der Wand nekrophil? Und wenn ja, kann ich sie vielleicht heimlich dabei filmen? Wenn sie es tun. Oder wenn er es mit ihr tut. Ich habe inzwischen übrigens meine eigene Theorie, warum dieser Hase in meiner Wand lebt. Ich glaube, er leidet unter Halluzinationen. Er bildet sich mich nur ein. Und seitdem ich davon überzeugt bin, lebe ich so, als wäre ich eine Halluzination. Eben weil ich eine Halluzination bin. 17 Bankgebäude habe ich bereits abgefackelt in dieser Zeit. Aber da ich nur eine Halluzination und Geld nur eine Illusion ist praktisch nichts passiert. Nicht wahr, mein kleines Häschen?